Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il gab am 15. Februar die Botschaft der DVRK in Kuba ein Bankett. Das waren eingeladen das Mitglied des Politbüros des Setker der KP Kubas und auch erster stellvertretender Minister für revolutionäre Streitkräfte Kubas und Generalstabschef der revolutionären Streitkräfte und weitere Persönlichkeiten der Partei, Regierung, Armee, Organisationen, Institutionen und der Solidaritätsorganisation der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. An der Party nahmen der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Kuba und seine Mitarbeiter teil.